Was hältst du davon, wenn wir beide einen kleinen Spaziergang machen? Ich kann jetzt unmöglich auch nur den winzigsten kleinen Schritt machen. Aber mit mir kannst du. Nein. Festlich sind alle Tage, hab ich dich im Arm. Nein, George, ich bin jetzt viel zu durcheinander. Das kommt davon, weil du nicht zuhörst. Festlich sind alle Tage, hab ich dich im Arm. Plötzlich, ich alles wage, hab ich dich im Arm. Also du kommst immer wieder schneller auf die Füße. Ja, ich bin eben geschmeidiger als du. Das warst du immer. Natürlich. Und wenn der Tag nicht ganz so beginnt, wie er soll, mit dir wird es gut. Ich mag nicht tanzen. Du musst, mit dir wird es schön. Muss ich? Natürlich, mit dir wird es toll. Mit dir wird es gut. Mit dir wird es schön. Mit dir wird es toll. Ich fühle mich so schwer und schwebend im All. So wie ein Fallschirmspringer fällt im freien Fall. Ich fühle mich heut so reich, ich werd nie wieder arm. Ich bin plötzlich. Ich bin plötzlich. Für immer mit dir, folge mir. Für immer mit dir, komm nur lieber. Für immer mit dir hier. Für immer mit dir hier, für immer mit dir.